Nach dieser Romanze von Francisco Fernández Palero setzen wir unser Schulfunkprogramm fort mit einer Sendung der Reihe Natur und Technik. Heute beschäftigen wir uns mit dem Problem Gewässerverschmutzung, zum Beispiel eines Flusses, der durch einen Ort fließt, den wir der Einfachheit halber Adorf genannt haben. Wir sind in Adorf. Vor 50 Jahren war Adorf noch ein Dörflein mit 80, 90 Einwohnern. Heute leben hier etwa 1000 Menschen. Adorf liegt an einem Fluss. Heute wie früher schlängelt er sich durch die Landschaft. Vorbei an den Feldern von Bauer Brinkmann. Vorbei an Bürgermeister Ehlers supermodernem Gehöft, vorbei an Apfelstädts Obstplantage, an Angler Stintfangs Räucherkarte und an der Neubausiedlung. Die Bewohner von Adorf sind moderne Leute. Sie haben fließend Wasser, Badezimmer, Wasserspülung in den Toiletten. Wasserreinigung für Haus, Hof und Betrieb. Selbstverständlich, findet ihr? Nun, die Großeltern der heutigen Bewohner hätten sich das alles noch nicht träumen lassen. Und dass das Wasser sauber und klar aus dem Hahn kommt, findet ihr wohl auch selbstverständlich. Ihr habt ja recht, die Menschen brauchen auch sauberes Wasser. Zum Trinken, zum Waschen, für den Haushalt, für den Hof und für den Betrieb. Das bedeutet also, sie benutzen das Wasser. Und hinterher sieht es dann nicht mehr so sauber und klar aus. Nicht übertrieben, manchmal ist es hinterher eine ganz schön trübe Brühe. Und diese Brühe geht dann zurück in dieselben Flüsse, Bäche und Seen, aus denen das saubere Leitungswasser gewonnen wird. Es gibt mehrere Ursachen dafür, dass unsere Gewässer verschmutzt werden. Und einige von ihnen spielen auf dem Lande eine besonders große Rolle. In Adorf sorgen sie für eine Reihe von Konflikten unter den Bewohnern. Hier das erste Beispiel. Ein Frühsommerabend. Bürgermeister Ehlers und seine Frau gehen am Fluss spazieren. Viele Leute in Adorf tun das gern. Guck mal da, der Haubentaucher. Aber Karl, du guckst ja gar nicht hin. Was ist denn, Karl? Was hast du denn? Sag mal, riech ich das nur oder stinkt das hier wirklich so? Tja, irgendwie riecht es hier faulig. Das muss vom Fluss kommen. Das kommt da aus dem Seitenarm, da kommt das her. Ja, da sieht das Wasser auch nicht mehr so sauber aus. Wollen noch mal sehen, ob es da hinten besser ist. Ein paar hundert Meter weiter stinkt es nicht mehr. Komisch. Nur hinter Brinkmanns Hof stinkt es, da wo seine Felder sind. Der Otto kippt wohl den ganzen Schiet und Dreck in den Fluss. Frag ihn doch mal. Das werde ich auch tun, darauf kannst du dich verlassen. Gesagt, getan. Herr und Frau Ehlers schauen bei Otto Brinkmann rein. Der sitzt gerade am Abendbrottisch. Eigentlich sind Karl Ehlers und Otto Brinkmann ja ganz verträglich. Aber wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, sind beide nicht gerade zimperlich. Gib doch zu, Otto, du versaust uns den Fluss. Ich möchte bloß wissen, was du da alles reingekippt hast. Kein Stück. Kein Stück habe ich ins Wasser gekippt. Das lass dir mal gesagt sein, Karl. Aber wovon soll der Fluss denn so stinken? Bei deinen Feldern? Das fragen wir uns auch. Wovon stinkt der Fluss? Aber halt, Bürgermeister Ehlers hatte doch kürzlich einen Artikel in der Landwirtezeitschrift gelesen mit der Überschrift Kunstdünger lässt Flüsse und Seen verfaulen. Tja, Kunstdünger lässt Flüsse und Seen verfaulen. So stand es da. Aber wie kommt das? Künstliche Düngemittel sind doch nur nützlich. Sie enthalten zum Beispiel Phosphate, Nährstoffe, die für die Pflanzen auf den Feldern unentbehrlich sind. Sie sorgen für kräftiges Wachstum. Und da soll mein Kunstdünger schuld dran sein, dass das Wasser verfault? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde ja mal jemanden fragen, der was davon versteht. Gute Idee. Frage, Wieso lässt Kunstdünger Flüsse und Seen verfaulen? Das kann so kommen. Bei einem Regenguss wird Kunstdünger von den Feldern in ein Gewässer geschwemmt. Und bei Trockenheit weht der Winddüngerstaub von der Ackerkrume fort. Wenn Kunstdünger ins Wasser gelangt, dann passiert mit den Wasserpflanzen dasselbe wie mit den Pflanzen auf den Feldern. Sie wachsen besonders üppig. Folge: Das Gewässer veralgt. Es wird immer grüner. Schließlich sterben die unteren Pflanzen ab. Millionen toter Algen gehen in Fäulnis über. Das Wasser fängt an zu stinken. Verwesungsgeruch. Je mehr Wasserpflanzen verfaulen, desto geringer wird der Sauerstoffgehalt im Wasser. Denn wenn Pflanzen verfaulen, verbrauchen sie Sauerstoff. So viel Sauerstoff, dass die lebenden Pflanzen mit der Sauerstoffproduktion nicht nachkommen können. Und wenn zu wenig Sauerstoff im Wasser ist, sterben zuerst die Fische, dann die übrigen Wassertiere. Und für die Trinkwassergewinnung wird das Wasser unbrauchbar. Verfaultes Wasser, Ursache Kunstdünger. Das also ist des Rätsels Lösung. Eutrophierung. Ja, so nennen es die Fachleute. Zu Deutsch Überdüngung. Aber wie soll ich das verhindern? Ich muss meine Felder doch düngen. Ja, ganz verhindern kann der Bauer Brinkmann es nicht. Aber er kann doch manches unternehmen, um den Fluss vor Kunstdünger zu schützen. Er kann Entwässerungsgräben neben seinen Feldern so anlegen, dass sie das Wasser nicht direkt in den Fluss leiten. Das Sickerwasser wird im Erdreich ausgefiltert. Schädliche Stoffe kommen dann kaum noch in Wasseradern, die in den Fluss einmünden. Ein Grasstreifen zwischen Feld- und Flussufer verhindert, dass die Ackerkrume bei Regen in den Fluss geschwemmt wird. Eine Pappelhecke hält den Wind ab, sodass weniger Dünger in den Fluss weht. Drei Möglichkeiten, die Abhilfe schaffen. Das war Verschmutzungsquelle Nummer 1 für den Fluss. Kunstdünger. Und wir kommen gleich zu Quelle Nummer 2. Der Streit zwischen Ehlers und Brinkmann geht nämlich noch weiter. Otto Brinkmann ist ganz schön in Fahrt. Und tu du nur nicht so, als ob du kein Wässerchen trüben kannst, Karl. Wenn hier einer richtigen Schied ins Wasser kippt, dann brauche ich doch wohl nur dich scharf anzugucken. Was soll denn das nun wieder heißen? Was das heißen soll? Guck dir doch nur mal dein Meisterstück an. Die Schiedkuhle im Wald. Meinst du etwa die Müllkippe? Ja, die Müllkippe am Waldsee. Gestern war wieder ein Urlauber bei mir und hat sich beschwert. Stinkt wie die Pest, hat er gesagt. Und die Kinder holen sich da die Cholera. Hat ja recht, der Mann. Was hat Karl denn damit zu tun? Das will ich dir genau sagen, Frieda. Dein Mann hat sich in der Gemeinde dafür stark gemacht, dass die Müllkippe an den Waldsee kommt. Ja, und da ist sie nun ja auch. Ich war immer dagegen, von Anfang an. Vor einigen Jahren, als die Gemeinde nicht mehr wusste, wohin mit all dem Müll, hatte Bürgermeister Ehlers angeregt, warum nehmen wir nicht die Mulde am Waldsee als Müllkippe? Damals kamen noch keine Städte am Wochenende an den See. Er hatte noch keinen Freizeitwert, wie man so sagt. Und die Müllkippe störte auch noch niemand, als die ersten Ausflügler kamen. Doch inzwischen ist die Mulde vom Müll aus Adorfs Haushalten übergequollen. Der Inhalt ist zum Teil in den See gerutscht. Seitdem stinkt der See. Seitdem ziehen sich in seinem Wasser dicke Schmutzschwaden bis zu dem kleinen Bach hin, der sich vom Waldsee aus zum Fluss schlängelt. Und seitdem ist den Leuten die Freude gründlich vergällt. Kinder, die im See gebadet hatten, litten tagelang an Durchfall. Andere bekamen Hautausschlag. Mach ja alles sein, aber ich weiß trotzdem keinen besseren Platz für die Müllkippe. Schwaches Bild, Herr Bürgermeister. Lassen Sie sich nur das eine gesagt sein. Ihre Müllkippe ist falsch angelegt worden. Das war ein folgenschwerer Fehler. Unverantwortlich, kann man da nur sagen. Denn wo Müll ist, herrscht Verwesung. Und wo Verwesung ist, gedeihen Krankheitserreger. Zum Beispiel Typhusbakterien. Und die breiten sich im Wasser aus. Und dazu kommen noch die Giftstoffe von weggeworfenen Chemikalien, Farben oder Medikamenten. Das bedeutet, wer badet, ist in Gefahr, krank zu werden. Und Fische sterben in solchem Wasser. Und dann ist da noch der Bach. Ja, richtig. Aus dem See fließen Müllrückstände in den Bach und im Bach weiter zum Fluss. Dort treffen sie mit all den anderen Schmutz- und Giftstoffen zusammen, die außerdem in den Fluss kommen. In denselben Fluss, aus dem Trinkwasser gewonnen wird. Eine falsch angelegte Müllkippe ist also ganz schön gefährlich. Das kann man wohl sagen. Eine Müllkippe darf niemals an einem See, einem Fluss oder Bach angelegt werden. Und es dürfen auch keine schädlichen Stoffe mit dem Sickerwasser ins Grundwasser kommen. Kiesgruben mit dicker Unterschicht aus Ton, alte Steinbrüche und Grundstücke an einem Hang, das sind geeignete Plätze für eine Müllkippe. Selbst wenn ich zugebe, dass ich damals einen Fehler gemacht habe, was sollen wir denn jetzt tun? Vielleicht fragst du mal jemand, der was davon versteht, Karl. Du komm mir doch nicht mit einer Retourkutsche, Otto. Nun streiten sie sich schon wieder. Dabei sollte sich der Bürgermeister schnellstens nach einem Platz umsehen, der für eine Müllkippe geeignet ist. Und dann muss all der Müll aus der Mulde abgetragen und in die neue Kippe transportiert werden. Das ist ein Haufen Arbeit, Karl. Und kostet eine Menge Geld, weiß ich. Muss aber sein. Wenn es gleich richtig gemacht worden wäre, wäre es einfacher gewesen. Das war Verschmutzungsfälle Nummer 2. Eine falsch angelegte Müllkippe. Und gleich geht's weiter. Diesmal geht's Obstbauer Apfel steht an den Kragen. Mörder! Mörder! Jetzt hab ich dich endlich! Was ist denn in Sie gefahren, Herr Stintfang? Jetzt weiß ich endlich, warum ich nichts mehr an die Angel kriege. Was hab ich denn damit zu tun? Seit Tagen sprühst du immer wieder dieses Sauzeug in die Luft, damit deine Äpfel keine Maden kriegen. Und dann kommt der Wind und pustet alles in den Fluss. Ihr habt vermutlich schon richtig kombiniert. Obstbauer Apfelstedt spritzt seine Bäume mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel. Und davon bekommt der Fluss auch etwas ab. Und ich sitz da und wundere mich, warum die Fische Kiel oben an meinem Steg vorbeitreiben. Weil du sie vergiftest. Mörder, kann ich da nur sagen. Mörder! Nun machen Sie aber mal einen Punkt, Mensch. Doch, nicht pampig werden, mein Lieber. Mach nur so weiter. Wirst ja sehen, wohin das führt. Angler Stintfang duzt übrigens jeden im Dorf. Und Respekt kennt er vor niemand. Aber die Leute mögen den alten Kauz trotzdem ganz gern. Er ist Pensionär und lebt in einer alten Karte am Fluss. Tag für Tag angelt er auf seinem kleinen Steg, nicht weit von Apfelstedts Obstplantage entfernt. Der spinnt ja wohl. Ich muss doch meine Bäume gegen Ungeziefer spritzen. Das kann ich doch gar nicht verhindern, dass ein paar Tropfen in den Fluss kommen. Eine ganz geringe Menge genügt aber, um Hunderte von Fischen draufgehen zu lassen, Herr Apfelstedt. Was aber soll er tun? Er braucht nur darauf zu achten, dass er nicht bei Wind sprüht. Das ganze Dorf hat gesehen, wie er neulich bei dem Sturm mit seinem Püster draußen war. Das muss doch nicht sein. Aber das ist noch nicht alles. Wenn's regnet, spült der Regen das Gift von den Bäumen herunter und dann von Apfelstedts Plantage in den Fluss. Denn sein Grundstück liegt höher als der Fluss. Er sollte sich da mal was einfallen lassen. Am Flussufer. Eine Schutzwand oder vielleicht eine Mauer errichten. Das war Umweltverschmutzungsquelle Nummer 3. Schädlingsbekämpfungsmittel. Und weiter geht's. Angler Stintfang hat da was zu erzählen. Apfelstedt ist ja nicht der Einzige hier im Dorf, der unseren Fluss so mies behandelt. Neulich erzählt mir doch die Meiern aus der Neubausiedlung, hinter meinem Haus am Bach, da stinkt es manchmal ganz fürchterlich nach Öl und Benzin, hat sie gesagt. Und verdreckt ist der Bach auch, hat sie gesagt. Zu eurer Information, gemeint ist derselbe Bach, der vom Waldsee aus unter der Landstraße hindurch an der Neubausiedlung entlang zum Fluss fließt. Auch an der Werkstatt von Rudolf Rohrmeier führt er vorbei. Früher war das eine Hufschmiede. Heute werden da Trecker, Landmaschinen und Autos repariert. Und eine Tankstelle ist auch dabei. Schauen wir doch mal kurz hinein. Gleich Feierabend, Bernd. Mach schon mal sauber. Okay, Chef. Ziemlich harter Tag heute, was? Mhm. 3 Trecker und eine Mähmaschine und mindestens 10 Ölwechsel. Und allerhand Benzin verkauft heute. Dabei ist auch allerhand daneben gegangen. Der Boden ist voll von kleinen Öllachen, von Diesel- und Benzinrückständen. Aber was macht's, meint Rohrmeiers Lehrjunge Bernd? Da streue ich Reinigungspulver drauf und dann spritze ich alles mit dem großen Wasserschlauch weg. Wohin spritzt er das? Ab in den Bach damit. Öl- und Treibstoffrückstände im Bach. Und von dort aus in den Fluss. Ist das nicht gefährlich? Na und ob das gefährlich ist. Nicht zu fassen ist es, was der Bernd da tut. Und der Meister guckt seelenruhig zu. Dabei sollte man doch wissen, dass schon 1 Liter Öl in 1 Million Liter Wasser eine Trinkwasserquelle unbrauchbar macht. Es wäre schon gut, wenn ihm mal einer ins Gesicht sagen würde. Meister, Sie dürfen nicht so gedankenlos sein. Öl und Treibstoff gehören nicht in den Bach. Öl- und Treibstoffrückstände müssen Sie in einem großen Gefäß sammeln. Ob ich wohl die Tonne da nehme? Ja, die Tonne kann der Meister nehmen. Oder einen großen Bottich. Darin muss er alles auffangen und zu einer Deponie für Industrieabfälle transportieren lassen. Es wäre schön, wenn Meister Rohrmeier antworten würde. Klar, mag wie. Und das war Umweltverschmutzungsquelle Nummer 4. Öl- und Treibstoffrückstände. Aber wir sind noch nicht am Ende. Zu den Leuten, die am Wochenende aus der nahegelegenen B-Stadt nach Adorf kommen, gehören die Mitglieder eines Ruderclubs. Der hat sein Bootshaus gleich hinter der Neubausiedlung, etwa 50 Meter vom Ausflussrohr der Kanalisation entfernt. An die Kanalisation sind die Häuser der Neubausiedlung und einige moderne Gehöfte angeschlossen. Die älteren Häuser haben noch Sickergruben. Vorsitzender des Ruderclubs ist Fabrikant Teuerkauf. Gerade hat ihn einer seiner Sportskameraden angerufen. Okay. Ja, ja. Ich kümmere mich darum. Das Wasser am Bootssteg soll so stinken. Und trübe ist es auch, hat er gesagt. Also, das muss ich mir mal selber ansehen. Teuerkauf setzt sich in sein Auto und fährt nach Adorf. Als er den Wagen auf der Dorfstraße abstellt, begegnet ihm Bürgermeister Ehlers. Sie, Herr Teuerkauf, so mitten in der Woche hier? Ja, es soll stinken am Fluss, habe ich gehört. Darum bin ich hier. Ja, der Gestank am Fluss, das ist unser neues Problem hier im Dorf. Aber das ist weiter oben, bei Brinkmannsfeldern. Nein, unten am Bootssteg soll das sein. Gehen wir doch gleich mal zusammen hin. Der Bootssteg ist ja nicht weit von hier. Was, am Bootssteg? Das ist mir neu. Ist ja nicht schön. Ich meine, auf dem Wasser will man ja frische Luft haben. Und wir dachten immer, die gibt's ja auf dem Lande. Na ja, Sie müssen doch zugeben, Herr Teuerkauf, bisher war doch alles in Ordnung. Ja, sicher, das ist schon richtig. So, da sind wir ja schon am Bootssteg. Und hier stinkt es nicht, Herr Bürgermeister? Ja. Verdammt, Sie haben recht. Schön riecht das nicht. Hier stinkt's auch. Und das Wasser sieht auch nicht gerade verlockend aus. Das ist ja noch schlimmer als oben bei Brinkmann. Da, der Abfluss. Da muss es rauskommen. Aus dem Abfluss von der Kanalisation? Das ist doch unmöglich. Die Abwässer werden doch geklärt, bevor sie in den Fluss kommen. Fragt sich nur, werden die Abwässer in Adorf genügend geklärt? Im Dorf gibt es eine sogenannte Kleinkläranlage. Die reicht für die paar Häuser, hatte der Bauunternehmer gemeint. In einer solchen Anlage werden feste Schmutzstoffe im Sandfang zurückgehalten. Aber die Phosphate in Urin und Kot und die Rückstände von Waschmitteln, die werden nicht abgebaut. Denn eine chemische Stufe gibt es nicht in der Kläranlage von Adorf. Phosphate kommen also auch aus den Haushalten in den Fluss. Daher stinkt es am Bootshaus, denn auch da ist das Wasser überdüngt worden. Es verfault. Was das alles nach sich zieht, wisst ihr ja inzwischen. Da hilft nur eine Kläranlage mit chemischer Stufe, die Phosphate unschädlich macht. Solch eine Kläranlage kostet aber viel Geld. Fragt sich, ob Adorf sich das leisten kann. Aber eines ist sicher. Geschehen muss etwas. Das war Umweltverschmutzungsquelle Nummer 5. Eine Kläranlage ohne chemische Stufe. Mal ganz abgesehen von der teuren Kläranlage. Jeder der Dorfbewohner, die wir kennengelernt haben, hat nun sein Problem. Verdammt noch mal. Ich muss doch meine Felder düngen. Aber den Fluss verschonen Sie mit Ihrem Kunstdünger. Und ich, wo soll ich so schnell einen Platz für eine neue Müllkippe finden? Ihre Sache, Herr Bürgermeister. Aber darin sind wir uns doch wohl einig. Das Wasser darf nicht mit Müll in Berührung kommen. Und ich soll meine Bäume nur bei Windstille spritzen? Wann weht hier denn mal kein Wind? Es ist ja schon viel erreicht, wenn Sie nur dann spritzen, wenn der Wind nicht zum Fluss hinweht. Welche Tonne soll ich denn für das Altöl nehmen? Die da? Ja, Meister, die geht. Und dann ab mit Ihren Öl- und Treibstoffrückständen zur Industriemülldeponie. Schweres Wort, Industriemülldeponie. Ja, prägen Sie sich das nur gut ein. Bleibt immer noch das Problem mit der Kläranlage. Tja, irgendwann wird die Gemeinde schon tief in die Tasche greifen müssen. Eine chemische Stufe muss nun einmal her. Die Ausgabe wird sich lohnen, denn Adorf wird größer werden. Und auch in Zukunft will jeder Mensch allein vom Morgen bis zum Mittag seine 80 Liter Wasser verbrauchen. Sauberes Wasser, versteht sich.